Als David alt und lebenssatt war, machte er seinen Sohn Salomo zum König über Israel. Er versammelte alle Fürsten Israels, die Priester und die Leviten. Und die Leviten wurden gezählt, von 30 Jahren an und darüber, und es belief sich ihre Zahl, Kopf für Kopf gerechnet, auf 38.000 Männer. Von diesen sollen 24.000 den Geschäften am Tempel Jahwes vorstehen, 6.000 sollen Amtleute und Richter sein, 4.000 Torhüter und 4.000 sollen Jahwe lobpreisen mit den Instrumenten, die ich zum Lobpreisen angefertigt habe. Und David teilte sie in Abteilungen nach den Söhnen Levis, Gerson, Kahat und Merari. Zu den Gersonitern gehörten Ledan und Simei. Die Söhne Ledans waren Jehiel, das Oberhaupt, Setam und Joel, zusammen 3. Die Söhne Simeis waren Selomit, Hasiel und Haran, zusammen 3. Dies waren die Familienhäupter des Geschlechts Ledans. Die Söhne Simeis aber waren Jahat, Sina, Jös und Beria, dies waren die Söhne Simeis, zusammen 4. Und Jahat war das Oberhaupt, Sina der Zweite, Jös und Beria aber hatten nur wenig Kinder, so dass sie nur eine Familie, eine Amtsklasse bildeten. Die Söhne Kahats waren Amram, Jesar, Hebron und Uziel, zusammen 4. Die Söhne Amrams waren Aaron und Mose. Aaron aber wurde ausgesondert, damit er als hochheilig geweiht würde, er und seine Söhne, für alle Zeiten, damit sie für alle Zeiten vor Jahwe räucherten, ihm dienten und in seinem Namen segneten. Und was Mose, den Mann Gottes, betrifft, so wurden seine Söhne zum Stamme Levi überhaupt gerechnet. Die Söhne Moses waren Gersom und Elisa, die Söhne Gersoms, Sebuel, das Oberhaupt. Die Söhne Elisas aber waren Rehabja, das Oberhaupt. Andere Söhne hatte Elisa nicht, dagegen waren die Söhne Rehabjas überaus zahlreich. Die Söhne Chishas waren Selomit, das Oberhaupt, die Söhne Hebrons, Jeria das Oberhaupt, Amaja der Zweite, Jahasil der Dritte, Jekamim der Vierte. Die Söhne Usils waren Micha das Oberhaupt und Jisja der Zweite. Die Söhne Meraris waren Mali und Muse, die Söhne Malis, Eliasar und Kis. Eliasar aber starb, ohne Söhne zu hinterlassen, er hatte nur Töchter. Diese heirateten die Söhne Kis, ihre Vettern. Die Söhne Muses waren Mali, Eder und Jeremot, zusammen 3. Dies sind die Leviten nach ihren Familien, die Familienhäupter, so viele ihrer gemustert wurden, nach der Zahl der Namen Kopf für Kopf, die beim Dienst am Tempel Jahwes beschäftigt waren, von 20 Jahren an und darüber. Denn David sprach, Jahwe, der Gott Israels, hat seinem Volke Ruhe gegeben und wohnt nun für immer zu Jerusalem. So brauchen nun auch die Leviten die Wohnung und alle zu ihrem Dienst erforderlichen Geräte nicht mehr zu tragen. Denn nach den letzten Geschichten Davids wurde die Anzahl der Leviten von den 20-Jährigen an berechnet. Vielmehr besteht ihre Amtspflicht in der Unterstützung der Söhne Aarons, im Dienst am Tempel Jahwes als Aufseher über die Vorhöfe und die Zellen und die Reinigung alles Heiligen, sowie in den Dienstverrichtungen am Tempel Gottes, ferner in der Besorgung der reihenweise aufgelegten Brote, des Feinmehls zu den Speisopfern, der ungesäuerten Fladen, der Pfanne und des Eingerührten, sowie in jeder Art des Messens, ferner darin, dass sie jeden Morgen hintreten, Jahwe zu danken und ihn zu preisen, und ebenso am Abend und bei jeder Darbringung von Brandopfern für Jahwe, an den Sabbaten, den Neumonden und den Festen, so viele ihrer nach der darüber geltenden Vorschrift beständig vor Jahwe darzubringen sind. Und so sollen sie der Geschäfte am Offenbarungszelt und der Geschäfte am Heiligtum und der Geschäfte in der Unterstützung der Söhne Aarons, ihrer Stammesgenossen, warten im Dienst an der Wohnung Jahwes.